Liebe Hörer und Hörerinnen, in unserer heutigen Bücherstunde stellen wir Ihnen wieder einige Neuerscheinungen der letzten Monate vor. Friedrich Schnack, der im Roman Die wundersame Straße, erschienen im Propyläen Verlag Berlin, die Geschichte des vaganten Silvester erzählt, liebt nicht die grellen Sensationen und überraschenden Abenteuer. Der Weg des Silvester ist lyrisch wie der Geist des Mannes, der ihn geht. Im Blut sitzt diesem Silvester das Erbe uralter Musikantenfamilien, die ihre Zufriedenheit an den tirillierenden Klängen einer Klarinette und an der ziehenden Schwermut einer Handharmonika finden. Es sind bescheiden fröhliche Menschen, die ihre Freude an der Freude der anderen finden, denen sie zu einem Tanz im Dorfkrug oder auf den sommerlichen Wiesen aufspielen dürfen. Die Musik und die Unruhe pulsen in ihren Adern. Die Landstraße, die Berge und die Täler sind ihre Heimat. Ein Scheunendach ist ihnen willkommener als die festen Quadern des eigenen Bauernhofes. Der Himmel scheint ihnen offen zu stehen. Ihre Wege münden jeden Abend neu in die unwirkliche Zone zwischen Wirklichkeit und Traum, die ihre Lebensphilosophie ausmacht.